Das Viertel, in dem ich aufgewachsen bin, sah nicht halb so schrecklich aus wie Teile von Berlin oder die Pariser Banlieues. Unsere Nachbarn waren arbeitslose Deutsche oder arbeitende Migranten. Die Wohnungen hatten Balkone, von denen aus man auf andere Wohnungen blickte. Alles, was wir an Kriminalität kannten, also Diebstähle und angeblich Drogen, spielte sich in einem halb leerstehenden Hochhaus ab, das inzwischen abgerissen worden ist. Der Rest des Viertels war hässlich, aber nicht gefährlich. Im Sommer ging ich nach der Schule auf den Spielplatz und kam nach Hause, wenn es dunkel wurde. Vor meinem Kinderzimmer blühten Gänseblümchen und im Winter hängten die Nachbarn die Weihnachtsdekoration auf. Bunte, grelle, blinkende Rentiere und Sterne, die fast grotesk ausgesehen haben müssen in dieser ansonsten so grauen Straße. Wenn ich über meine Kindheit und ihre Umstände schreibe, ist es mir wichtig, dass die Ambivalenz klar wird, die jedes Leben charakterisiert. Es gibt Schönes im Schrecklichen, genau wie es auch Schreckliches im Schönen gibt. Es ist beschissen, arm zu sein, aber das bedeutet nicht, dass man 24 Stunden am Tag darunter leidet. Man wünscht sich nicht permanent, Avocados essen zu können. Hartz-IV-Empfänger können ihr Leben mögen. Sie können ihre Kinder lieben. Sie können am Sonntagmorgen gut gelaunt Brötchen kaufen. So wie es auch in wohlhabenden Familien Alkoholismus, Verwahrlosung und Gewalt gibt. Diese Ambivalenz macht die Welt nicht gerechter und ist deshalb auch nicht versöhnlich gemeint. Das System ist trotzdem Mist. Aber natürlich gibt es eine Normalität, die man mögen kann, selbst wenn man weiß, dass der Rest der Gesellschaft alles, was damit einhergeht, für durchweg schrecklich hält.